Ich freue mich, heute hier bei euch und bei Ihnen zu sein, liebe Freunde, liebe Kameraden. Scharia, da haben wir als letztes vor kurzem herausgegeben, dieses wunderbare kleine Flugblatt, Maria statt Scharia. Das war auch ein Motiv bei unserem letzten Wahlkampf. Ich denke, es ist wichtig, sich mit dem Thema auch mal eingehender zu beschäftigen, denn viele von uns, die Tag für Tag auf der Straße sind, Tag für Tag Wahlkampf machen für unsere Partei, wissen wahrscheinlich gar nicht, was ist überhaupt die Scharia, was steckt dahinter, was bedeutet das? Viele stellen sich unter der Scharia eine Art Gesetzbuch vor, irgendein festes Werk, das es im Islam gibt und nach dem bestimmte Dinge geregelt werden. Es ist vielleicht ein wenig so, aber es ist ganz bestimmt nicht genau so. Wir müssen uns erstmal vorstellen, woran denken wir? Ganz unbefangen als Westeuropäer beim Stichwort Scharia. Ich habe hier so ein paar Bilder an die Wand geworfen, die sind teilweise nicht so besonders appetitlich, aber ich habe extra geguckt, es sind keine Minderjährigen hier im Raum, sonst hätte ich was anderes gewählt. Also die meisten von uns denken wahrscheinlich spontan an ein relativ drakonisches Strafrecht. Die Ausübung des solchen sehen wir da auf den Bildern. Die denken an also Verstümmelung, an einen heiligen Krieg, an die Fatwa gegen Leute wie beispielsweise Salman Rushdie, ist schon ein bisschen in Vergangenheit geraten, oder an Dinge wie Zwangsheirat, Ehrenmorde. Hier oben sehen wir auf mehreren Bildern sowas Nettes wie Steinigung. Ein Mensch wird, es wird ein Loch gegraben, der Mensch hier unten wird in das Loch gesetzt, dann wird das Loch wieder mit Erde verschlossen und dann stellen sich freundliche Kameraden um ihn herum und beehren ihn durch Steinwürfe, bis er am Ende dann in etwa so aussieht. Wir haben auch noch wunderbare andere Dinge bei der Scharia, wie zum Beispiel hier, was jetzt als nächstes passiert. Das ist also eine Peitsche da hinten, also dieser Herr, der hier vorne steht, sieht jetzt noch relativ frisch und lebendig aus. Wie er hinterher aussieht, das mögen wir uns nicht vorstellen. Erstaunlich ist, wie viel Publikum bei solchen Bestrafungen immer anwesend ist. Weiter geht es in der Galerie der Schrecklichkeit. Hier so in etwa sieht man dann aus nach einer solchen Bestrafung. Oder auch immer wieder gerne genommen sind dann Verkrüppelungen. Diesen vier Herren fehlen also sowohl die Beine als auch die Arme. Das sind so Dinge, an die viele in erster Linie beim Thema Scharia denken. Und die gibt es auch wirklich. Aber wir wollen uns mal ein bisschen damit beschäftigen, was wirklich so dahinter steckt und ob die Angst, die bei vielen Westeuropäern bei dem Thema Scharia sofort hochkommt, wirklich berechtigt ist oder ob das nur vielleicht ein Vorurteil ist. Wir schauen uns dazu erstmal näher die Hintergründe dieses sogenannten Rechtssystems an. Der Koran in Sure 5, Vers 48 spricht von der Scharia als dem Weg, der für jeden Muslim bestimmt ist. Der Erlanger Islamwissenschaftler und Jurist Matthias Rohe spricht von der Scharia als einer Leitlinie für Theologie und Rechtsfindung. Linguistisch bedeutet das arabische Wort Scharia der Weg zur Tränke oder der klare Weg. Von einem Rechtsbegriff oder gar einem Rechtssystem ist hier noch nicht die Rede. Der Koran umfasst insgesamt rund 6000 Verse. Hiervon haben rund 500 bis 600 einen normativen Charakter, also einen gesetzgebenden Charakter. Dabei geht es vor allen Dingen um Vorschriften wie zum Beispiel das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt nach Mekka und so weiter. Nur etwa 80 Verse behandeln wirklich rechtliche Normen im engeren Sinne, zum Beispiel strafrechtliche Normen, Fragen des Erbrechts oder andere familienrechtliche Fragen. Diese Rechtsnormen stammen im Wesentlichen noch aus der Zeit, als der Prophet Mohammed in Medina lebte und die dortige Gemeinschaft leitete. Das war in den Jahren 622 bis 632 nach Christi. Da sich der Islam nach dem Tode Mohammeds im Jahr 632 unter seinen Nachfolgern, den Kalifen, sehr stark ausbreitete, entstand ein immer schneller wachsender Regelungsbedarf für das immer größer werdende Gemeinwesen. Der Ruf nach rechtlichen Regelungen wurde noch verstärkt durch bald einsetzende Streitfragen über die richtige Weitergabe der Offenbarung und Lehre Mohammeds, durch die Spaltung des Islams in Sunniten und Schiiten, bereits wenige Jahrzehnte nach seiner Entstehung, sowie durch Fragen wie der Umgang mit Angehörigen anderer Religionen, vor allen Dingen des Judentums und des Christentums, geregelt werden sollte. So entwickelte sich also aus der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Scharia als dem Weg zur Tränke nach und nach in der Periode vom 7. bis zum 11. Jahrhundert ein juristischer Terminus technicus, der nun als Oberbegriff für das gesamte islamische Werte-, Normen- und Rechtssystem dient, also für die Gesamtheit der Gebote und Verbote für alle Bereiche muslimischen Lebens. Die Scharia regelt nun umfassend die Beziehung zwischen Gott, Allah, wie die Moslems ihn nennen, und dem Menschen, die Beziehung von Mensch zu Mensch und die Beziehung des einzelnen Menschen zur Gemeinschaft, die Beziehung verschiedener Gemeinschaften untereinander sowie die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt. Materiell rechtlich umfasst dieser Scharia-Begriff 7 Bereiche: den gottesdienstlichen Bereich, die 5 Säulen des Islam, also Gebet, Fasten, Pilgerfahrt, Pflichtabgabe und Glaubensbekenntnis, das Familienrecht, dort vor allen Dingen die Stellung der Frau als angeblich gleichwertige, in Anführungsstrichen, Partnerin des Mannes und weitere Teile des Zivilrechts. Dann das Recht der sogenannten Schutzbefohlenen, das sind in dem Fall die Juden und die Christen. In erster Linie das Strafrecht, das ist die Scharia im engeren Sinne, und das Prozessrecht, was also so bei uns Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung und sowas ist, wie also ein Prozess abläuft. Das Handelsrecht, beispielsweise ganz wichtig in der Scharia, das Zinsverbot. Wenn also der eine Moslem dem anderen Geld leiht, dann darf er offiziell nach dem Koran, nach der Scharia daran nichts verdienen. Man mag den Eindruck haben, wenn man sich die Regelung dieser Clans da so anschaut, dass da irgendwie muss da ja Geld für die übrig bleiben, wie auch immer die das dann regeln. Die Grundsätze der Staatsführung, Rechtsfindung, Rechtsprechung, Exekutive und das Kriegsrecht und Ansätze eines internationalen Vertragsrechts. Das sind diese 7 Bereiche. Der Ablauf des täglichen rituellen Gebets ist also ebenso wenig in das Belieben des Einzelnen gestellt wie der Abschluss eines Ehevertrages. Die ganze Scharia basiert auf 3 Quellen: dem Koran, der sogenannten Überlieferung, das sind die Berichte über Mohammed, die von seinen Gefährten stammen, und der normativen Auslegung durch frühislamistische Juristen und Theologen, durch diese Geisteswissenschaftler, diese Islamwissenschaftler. Diese juristisch-theologischen Erwägungen mündeten in den ersten islamischen Jahrhunderten in den sogenannten Gelehrtenzirkeln und bis zum 10. Jahrhundert nach Christi in der Bildung mindestens einer schiitischen und 4 sunnitischer sogenannter Rechtsschulen. Neben dem Koran behandelt auch die Überlieferung zahlreiche Rechtsfragen. Diese dort niedergelegten rechtlichen Regelungen sind ebenso verbindlich wie der Koran. Der Grundkorpus an Gesetzen aus dem Koran und der Überlieferung wird in seinen knappen Anweisungen jedoch erst durch die Auslegung der Rechtsschulen auf konkrete Fälle anwendbar. In Fragen der Anwendung existieren jedoch zum Teil erhebliche Differenzen zwischen einzelnen Theologen. Daher gibt es, also ganz wichtig in dem Fall, da gibt es keine einheitliche, in Rechtstexte gegossene Scharia, was sich der ein oder andere vielleicht vorstellt. Man nimmt da irgend so ein Buch aus dem Regal, steht Scharia drauf und da steht jetzt genau drin, was mache ich in jedem einzelnen Fall. Sowas gibt es nicht. Es ist in jedem Land vollkommen unterschiedlich. Alle möglichen Länder ziehen aus den Auslegungen der Theologen sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen für die konkrete Gesetzgebung vor Ort. Und das ist auch der Grund, weshalb in den Ländern, in denen die Scharia gilt, diese wirklich zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Hier mal zur Übersicht die verschiedenen Länder, die ihr System nach der Scharia auslegen. Es gibt hier verschiedene Stufen, die in Blau, die Karte gibt es leider nur in Englisch, die in Blau dargestellten Staaten, also hier vorne, Nordafrika, beispielsweise, die haben ein Niveau, was quasi fast so 100% Scharia beinhaltet. Die dunkelgrünen ist Scharia gemischt mit anderen Systemen. Da gibt es zum Beispiel viele Länder, die beispielsweise mal europäische Kolonien waren oder irgendwie europäische Einflüsse genossen haben und die die Scharia vermischen mit europäischen Gesetzgebungen. Das ist teilweise sehr, sehr abstruse Mischung, aber irgendwie haben die da ihr Niveau gefunden. Dann gibt es die etwas helleren Grünen, die haben also für ihre speziellen Anpassungen vor Ort ein besonderes Scharia-Niveau gefunden. Und es gibt diese hellgrünen, das ist also nur noch recht wenig, die Koran-Scharia, sondern das ist dann mehr so ein familiäres, also so ein ganz normales Niveau, was irgendwie überliefert wird über die Generationen. Also hier sieht man zumindest die Länder. Diese mit dem Kreis, das sind hier die hier genannten, die planen oder haben zum Zeitpunkt dieser Grafik also geplant, die Scharia einzuführen. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht zu schauen, ob jetzt also Gambia beispielsweise das schon umgesetzt hat, aber das können wir dann an anderer Stelle untersuchen. Einige Länder habe ich mir ein bisschen näher angeschaut, Saudi-Arabien beispielsweise. Hier gab es die sogenannte hanbalistische Rechtsschule seit dem 18. Jahrhundert in Verbindung mit der Lehre und der Herrschaft der Wahhabiten. Und das hat geführt zu einer besonders dogmatischen islamistischen Ausprägung des Scharia-Rechtes. Saudi-Arabien versteht sich als islamischer Staat. Verfassungsrechtlich sind Religion und Staat eine Einheit. Und dieses wahhabitische Recht zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass beispielsweise Frauen, wie wir es gerade gehört haben, nahezu vollkommen rechtlos sind. Im Iran versteht sich das Land seit dem Sieg Khomeinis und der Ayatollahs ebenfalls als islamischer Staat, in dem die religiösen Führer zugleich die Spitze des Staates und die Machtelite bilden. Im Unterschied zu Saudi-Arabien allerdings gibt es im Iran weiterhin ein Nebeneinander von Scharia-Recht und säkularem Recht, beispielsweise im Strafrecht. Da Frauen im Iran von der Bildung nicht ausgeschlossen werden, hat sich dort sogar eine recht starke Frauenbewegung entwickelt. An den Hochschulen und in weiten Teilen des öffentlichen Lebens stellen Frauen inzwischen die Mehrheit mittelständischer Experten und akademischer Eliten dar. Kommen wir zu Afghanistan, ein Land, das mit unserem Land durch Bundeswehreinsätze ja auch einiges zu tun hat. In Afghanistan, sowohl vor als auch nach Herrschaft der Taliban, sowie in Pakistan, und in den beiden großen afrikanischen Staaten Sudan und Nigeria beansprucht die Scharia noch in erheblichem Umfang die Geltung für das aktuelle Rechtssystem, vor allem im Strafrecht und im Familienrecht. In Afghanistan steht die gesamte neue Verfassung unter Scharia-Vorbehalt in allen vier Staaten, die ich eben genannt hatte. Soweit islamisch bestimmt, ist die rechtliche und gesellschaftliche Stellung der Frau ausgesprochen schwach. Es herrscht ein Patriarchat. Darüber darf auch nicht hinwegtäuschen, dass einzelne Frauen vielleicht besondere herausgestellte Positionen erreichen konnten und im Fall Pakistan sogar mal eine Frau Ministerpräsidentin wurde. Dann haben wir Ägypten, Sudan, Äthiopien und Eritrea. In diesen afrikanischen Staaten gibt es ein sehr ausgeprägtes Nebeneinander von Scharia-Recht, vor allem im Familien- und Erbrecht und europäischem säkulärem Recht. Das hat so ein bisschen auch mit dem Einfluss Zeit der Kolonialismus zu tun in diesen Ländern. Laut ägyptischer Verfassung beispielsweise ist die Scharia die Hauptquelle des ägyptischen Rechtes. In allen vier Staaten gibt es unter Muslimen wie unter Christen verbreitet die Klitorisverstümmelung, eine traditionelle Praxis, die eigentlich weder vom Christentum noch vom Islam befürwortet ist. Das ist dann so eine Mischung, wo also irgendwelche komischen Traditionen damit reinfließen, allerdings von den Repräsentanten vor Ort geduldet werden. Dann gehen wir weiter, wieder Nordafrika, die Maghreb-Staaten und die Golfstaaten, ein bisschen weiter östlich. In diesen Staaten ist die Scharia nicht nur im Strafrecht weithin durch westliches Recht ersetzt worden, es gibt zum Teil auch Frauenbewegungen, die einigen Einfluss haben, die ein Wahlrecht neuerdings sogar haben und weiteren Einfluss gewinnen. Ein Sonderfall bildet die Türkei. Die Türkei ist innerhalb der muslimischen Welt der einzige laizistische Staat, wo es also eine klare Trennung seit Atatürk eine klare Trennung von Kirche und Staat gibt. Noch, genau, die Bestrebungen gehen ja in die andere Richtung. Schauen wir mal. Nicht überwunden ist dadurch die stark patriarchale Werteordnung in der Türkei. Also die Frau hat auch nicht viel zu sagen. Das können wir uns ja hier in der größeren Stadt Deutschlands angucken. Wenn sie durch die Gegend laufen, läuft die Frau immer 10 Meter weiter hinten, trägt die Tüten und kümmert sich um die nervigen Kinder. Nicht überwunden, wie gesagt, ist diese Form. Dies ist jedoch nicht einfach mit dem Islam gleichzusetzen. In der Türkei hat man sich so ein bisschen am eigentlichen Islam, am eigentlichen Koran entlang gehängelt und hat so einen ganz besonderen eigenen Weg gefunden. Dazu gibt es noch Einflüsse durch Übernahme von besonderen Rechtsvorschriften aus dem italienischen, französischen, schweizerischen oder sogar dem deutschen Recht. Das islamische Strafrecht, da kommen wir jetzt zu dem, was wir am Anfang gesehen haben. Neben dem Ehe- und Familienrecht ergeben sich beim islamischen Strafrecht im Vergleich zu westlichen Menschenrechtsvorstellungen die größten Differenzen. Das, was wir vorhin gesehen haben, wird man wohl nicht in einem westlich orientierten demokratischen Staat vermuten. Das islamische Strafrecht basiert nach überwiegender Meinung auf einer Dreiteilung in Grenz-, Ermessens- und Wiedervergeltungsvergehen. Wir fangen an mit den Grenzvergehen, die sogenannten Hat-Vergehen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Hat-Vergehen, so soll es sich in Lautschrift schreiben. Grenzvergehen oder auch Kapitalverbrechen sind Verbrechen, die der Koran oder die Überlieferung mit einem bestimmten Strafmaß belegen. Das ist also ganz klar geregelt, was passieren soll. Als Grenzvergehen verletzen sie nicht menschliches Recht, sondern das Recht Gottes. Ein Gerichtsverfahren darf daher nicht durch eine außergerichtliche Einigung abgewendet oder durch die Strafe verschärft oder vermindert werden. Es muss ganz genau die im Koran oder der Überlieferung vorgesehene Strafe vollstreckt werden. Dazu gehören zum Beispiel Ehebruch und Unzucht. Der Koran bedroht den unzüchtigen Unverheirateten nach Sure 24, Vers 2 bis 3 mit 100 Peitschenhieben, die Überlieferung den Verheirateten sogar mit der Todesstrafe. War die Frau unverheiratet, der Mann aber verheiratet, soll die Frau im Haus eingesperrt werden, wörtliches Zitat aus Sure 4, Vers 15, bis der Tod sie abberuft oder Gott ihr einen Ausweg schafft. Ist der Mann unverheiratet, die Frau aber verheiratet, soll er für ein Jahr verbannt werden und die Frau erhält 100 Peitschenhiebe. Dann gibt es als nächste Unterordnung dazu die Verleumdung wegen Unzucht. Wenn also irgendjemand behauptet hier, der ist untreu gewesen und das stimmt gar nicht. Dann passiert Folgendes, es gibt 80 Peitschenhiebe. Diese wohl zum Schutz vor ungerechtfertigter Anzeige gedachte Regelung kann sich natürlich auch gegen das Opfer einer Vergewaltigung wenden, wenn eine Frau weder, das ist Voraussetzung, die Frau muss dann, wenn sie behauptet, sie sei vergewaltigt worden, sie muss 4 männliche Zeugen bringen können, die dort ein entsprechendes Geständnis oder eine entsprechende Aussage vorlegen. Wenn sie das nicht schafft, 4 Zeugen, dann droht ihr eine Gegenklage wegen Verleumdung von Unzucht und somit auch 80 Peitschenhiebe. Dann haben wir den schweren Diebstahl. Die Sure 5, Vers 33 und 38 fordern, genauso wie die Überlieferung, beim ersten Mal, das waren diese 4 netten Herren dort, die dort saßen, die Amputation der rechten Hand und im Wiederholfall des linken Fußes. Wenn man natürlich schon mehr als 2-mal so einen schweren Diebstahl begangen hat, müssen diese 4 Herren wohl getan haben, dann bleibt natürlich die rechte Hand und der linke Fuß nicht mehr übrig. Und dann nimmt man halt die linke Hand und den rechten Fuß. Insofern hatten die Herren, die wir gesehen hatten, ja sowas nicht mehr vorzuweisen. Die islamische Rechtswissenschaft erkennt allerdings einen Diebstahl nur unter gewissen Bedingungen als echten Diebstahl an. Also ein Taschendiebstahl beispielsweise gilt danach nicht als Diebstahl. Dann haben wir als nächstes schwere Straßenmorde oder Raubmord sowie Wegelagerei. Sowas soll gemäß einigen Rechtsgelehrten mit Gefängnis oder Verbannung bestraft werden. Wegelagerei in Verbindung mit Raub fordert die Amputation der rechten Hand und des linken Fußes. kommt zur Wegelagerei die Tötung eines Menschen hinzu, ereilt den Täter die Todesstrafe, Raub in Verbindung mit Totschlag, erfordert die Hinrichtung oder Kreuzigung des Täters. Nun, etwas Schönes, viele von uns hätten jetzt wahrscheinlich ein Problem damit, der Genuss von Wein bzw. aller berauschender Getränke. Vielfach wird auch der Genuss von Drogen dort mit eingefasst. Die sogenannte Überlieferung fordert 40, teilweise auch 80 Schläge zur Bestrafung. Die Überlieferung benennt unter den Kapitalverbrechen außerdem zudem Homosexualität und Vergewaltigung, klar. Allerdings wird das Strafmaß dafür unter muslimischen Theologen derzeit kontrovers diskutiert. Weiterhin haben wir den Abfall vom Islam. Also jemand sagt, er möchte jetzt zum Christentum konvertieren. Alle vier Rechtsschulen fordern hierfür die Todesstrafe. Die Voraussetzung für eine Verurteilung wegen eines Kapitalverbrechens ist entweder das Geständnis bzw. die Aussage zweier männlicher Augenzeugen. Bei Ehebruch und Unzucht hatten wir gerade sogar vier männliche, also zählen auch keine Frauen oder so, es müssen schon Männer sein, Augenzeugen. Und das Geständnis muss freiwillig abgegeben worden sein und der Geständige mündig und geistig gesund sein und vorsätzlich gehandelt haben. Die Geständnisse können bis zur Vollstreckung der Strafe zurückgezogen oder auch bei Unglaubwürdigkeit vom Richter zurückgewiesen werden. Kapitalverbrechen verjähren überaus rasch. Indizienprozesse, zum Beispiel bei anlässlich einer Schwangerschaft einer unverheirateten Frau, sind unüblich, aber teilweise in Einzelfällen möglich. Die meisten Kapitalverbrechen, insbesondere Ehebruch und Unzucht, werden kaum vor Gericht gebracht, sondern vor allem Frauen in der eigenen Familie mit Schlägen, Einsperren oder dem Tod bestraft. Ja, dann haben wir die sogenannten Verbrechen mit Wiedervergeltung. Die richten sich gegen Leib und Leben. Zum Beispiel Mord und Totschlag. Die verletzen nach Auffassung der Scharia nur menschliches Recht, kein göttliches Recht und gehören somit nicht zu den Kapitalverbrechen. Die solche Verbrechen mit Wiedervergeltung erfordern die Zufügung derselben Verletzung bzw. die Tötung des Schuldigen unter Aufsicht des Richters. Falls der Berechtigte darauf verzichtet, kann das in Zahlung von Blutgeld umgewandelt werden oder in eine religiöse Bußleistung, wie zum Beispiel zusätzliches Fasten. Allerdings kann nur der nächste männliche Verwandte des Opfers die Tötung fordern. Dabei gilt streng das Prinzip der Gleichheit, eine Frau für eine Frau, ein Sklave für einen Sklaven. Und kann die Gleichheit auf diese Art und Weise nicht wiederhergestellt werden, darf keine Wiedervergeltung geübt werden. Die Familie des Opfers kann auf die Tötung des Schuldigen verzichten und stattdessen die Zahlung eines Blutgeldes fordern. Im Iran, nur nebenbei, im Iran beträgt der Blutpreis für einen muslimischen Mann derzeit 100 fehlerlose Kamele, 200 Kühe oder 1000 Hammel, 200 jemenitische Gewänder, 1000 Dinar oder 10.000 Silberdinar. So viel ist also im Iran ein muslimischer Mann wert. Für eine Frau beträgt er in der Regel die Hälfte und für einen Nicht-Muslim noch viel weniger. Wurde bei einer Tat einem Opfer nur eine Verletzung zugefügt, dann kann dem Täter dieselbe Verletzung zugefügt werden. Das heißt, es hat einen Unfall gegeben und was weiß ich was, er hat mit dem Messer irgendwie zugestochen und nun ist der Mann also nicht mehr vollkommen wiederhergestellt, dann kann also dem Täter genau diese Verletzung vorsätzlich auch zugefügt werden. Aber es ist in Abwandlung auch eine Entschädigung möglich. So, dann gibt es noch die sogenannten Ermessensvergehen. Also alle anderen Vergehen, die wir jetzt bei den Kapitalverbrechen oder Verbrechen mit Wiedervergeltung nicht dabei hatten, die gehören zu den Ermessensvergehen. Und sie sind bei der Bestrafung in das Ermessen des Richters gestellt. Dazu gehören Aufruhr, falsches Zeugnis, Beleidigung, Bestechung, Urkundenfälschung, Unterschlagung, Verkehrsverstöße, Betrug, Erpressung, Kidnapping und so weiter und so fort, die zum Beispiel durch einen Mangel an Beweisen und Vergehen, die durch einen Mangel an Beweisen nicht als Kapitalverbrechen bestraft werden können, die gehören dann auch zu diesen Ermessensvergehen. Der Richter kann harte Strafen verhängen, lange Gefängnisstrafen verhängen, begrenzte oder sogar unbegrenzte Haft, Verbannung, Auspeitschung. Die Ansichten variieren von 20 bis maximal 99 Peitschenhieben oder auch Geldstrafen. Der Richter kann auch den Täter seines Amtes entheben, seinen gesamten Besitz beschlagnahmen oder auch ihn nur ermahnen oder tadeln. Das hängt natürlich immer von der Strafe ab. In schweren Fällen kann der Richter sogar die Todesstrafe verhängen, und zwar vor allem bei Gewohnheitstätern ohne Aussicht auf Besserung, wie beispielsweise bei Homosexuellen, Heretikern, also den Ketzern, die islamische Gemeinschaft spalten, Mördern, sofern ihre Tat nicht durch Vergeltung gerecht wird, Rauschgifthändlern oder Spionen. Die Scharia ist bisher zu keiner Zeit und an keinem Ort vollständig zur Anwendung gekommen. Auch heute wird sie in den Staaten wie zum Beispiel Sudan oder Iran, die volle Wiedereinführung der Scharia postuliert haben, nur teilweise praktiziert. In den meisten islamischen Ländern kommt heute, wie gesagt, zum Konglomerat zur Anwendung aus koranischen Geboten, Elementen aus Überlieferungen, dem arabischen Gewohnheitsrecht und vorislamischen Gegebenheiten, Traditionen oder aus dem europäischen Recht entlehnten Elementen oder Ähnlichem zur Anwendung. Nun wollen wir uns noch kurz anschauen, wie es aussieht mit der Scharia hier bei uns und in anderen westlichen Ländern. Denn durch die zunehmende Islamisierung unseres Landes und vieler anderer Länder Europas und der westlichen Welt hat natürlich auch die Bestrebung, derartige Gesetzgebung in Anführungsstrichen hier bei uns umzusetzen, immer mehr Bedeutung gewonnen. Es gibt sogar Regelungen, wo also die Scharia ganz offiziell oder Teile der Scharia ganz offiziell in die Gesetzgebung der jeweiligen Landesgesetzgebung Einfluss genommen hat. Und in Deutschland gilt sowas bisher noch nicht. Da sagt man ganz klar, es wird sich teilweise zwar in Entscheidungen daran orientiert, aber grundsätzlich geht man davon aus, dass derartige Normen mit unseren rechtlichen Grundvorstellungen nicht vereinbar sind. Es kam allerdings doch beispielsweise 2007 zu einem Eklat. Da ging es um eine Richterin am Amtsgericht Frankfurt am Main und um ein Scheidungsverfahren zwischen zwei muslimischen Marokkanern. Die Richterin hatte hierbei im Scheidungsverfahren gegen eine 26-jährige aus Marokko stammende Deutsche eine vorzeitige Scheidung mit Bezugnahme auf den Koran abgewiesen. Die 26-Jährige war von ihrem Mann geschlagen und mit dem Tod bedroht worden. Eine Scheidung noch vor Ablauf des Trennungsjahres schien für sie der einzige Ausweg, um dem Terror ihres noch Ehemannes zu entkommen. Die Richterin des Amtsgerichtes hat jedoch das Gesuch auf vorzeitige Scheidung in einem Schreiben zurückgewiesen, und zwar mit der Begründung, die Ausübung des Züchtigungsrechts begründet keine unzumutbare Härte gemäß § 1565 BGB. Beide Eheleute stammen aus dem marokkanischen Kulturkreis, heißt es in der Begründung weiter. Für diesen Kulturkreis ist es nicht unüblich, dass der Mann gegenüber der Frau ein Züchtigungsrecht ausübt. Hiermit musste die in Deutschland geborene Antragstellerin rechnen, als sie den in Marokko aufgewachsenen Antragsgegner geheiratet hat. Das ist richtig, aber das hat natürlich hier bei uns in der Gesellschaft für ziemlichen Aufruhr gesorgt. Was hat der Aufruhr bewirkt? Vermutlich wurde das Urteil in der nächsten Instanz aufgehoben und durch was anderes ersetzt. Gehe ich mal von aus. Ich habe das nicht näher untersucht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, bei dem wir ja vielleicht, wenn es schlecht läuft, in einigen Jahren dann auch mal landen werden, urteilte in mehreren Verfahren, dass die Scharia inkompatibel mit den fundamentalen Prinzipien in der Demokratie ist. In Dänemark, jetzt gehen wir mal ein paar Länder durch, in Dänemark verfolgt eine islamistische Gruppe namens Ruf zum Islam das Ziel, in muslimischen Wohngegenden in Kopenhagen Scharia-Zonen einzurichten, in denen eine sogenannte Moralpolizei das Verbot von Alkohol, Glücksspiel und Nachtleben überwacht. Diese Zonen werden dann auch durch gelbe Aufkleber mit einem großen S drauf markiert, damit man also genau weiß, jetzt ist man in einer Scharia-Zone und darf halt nichts trinken, kein Glücksspiel betreiben und auch sich im Nachtleben so ein bisschen zurückhalten. Ähnliche Lobbygruppen gibt es in Großbritannien, Belgien, Frankreich und Spanien. In Großbritannien wird die Scharia nicht von den staatlichen Gerichten angewendet. Es gibt für bestimmte Fälle religiöse Schiedsgerichte, die auf freiwilliger Basis von den Parteien angerufen werden können. Dabei kommt die Scharia dann zur Anwendung, soweit sie sich nicht gegen das Common Law richtet. Im Februar 2008 hat das Oberhaupt der anglikanischen Kirche, der Erzbischof von Canterbury, Rowan Williams, es gegenüber der BBC als unvermeidlich bezeichnet, dass Elemente der Scharia auch im britischen Common Law anerkannt werden. Durch eine konstruktive Adaption von Scharia-Elementen könnten zum Beispiel muslimischen Frauen westliche Ehescheidungsregeln erspart werden. Dabei geht es natürlich nicht darum, Unmenschlichkeiten der Gesetzespraxis in einigen islamischen Ländern in den Westen zu übertragen. Williams Einlassungen stießen in Großbritannien und innerhalb der Kirche vielfach auf Entrüstung. Dabei wurde unter anderem darauf verwiesen, dass es nicht unterschiedliche Rechtssysteme für verschiedene Bevölkerungsgruppen innerhalb Großbritanniens geben dürfte. Was ja, denke ich, auch gemäß unseres Glaubens und unserer Einstellung entsprechend sein sollte. In Griechenland gilt für die muslimische Minderheit, Pomaken und Türken in Westthrakien, in Angelegenheiten, die den persönlichen Status und das Familienrecht betreffen, die Scharia, sofern die Angehörigen der Minderheit ihre Angelegenheiten nach der Scharia anstelle des griechischen Rechts geregelt haben möchten. Das heißt, sie können sich entscheiden, ob sie jetzt, welches Recht sie jetzt anwenden möchten. Dürfen die Frauen das dort auch wünschen? Da dürfen das sowohl die Männer als auch die Frauen wünschen. Der kanadische Arbitration Act von 1991, der erlaubte es Christen, Juden und Muslimen in Ontario, hausliche Dispute wie zum Beispiel Scheidungs-, Vormundschafts- und Erbschaftsklagen von einem religiösen Schiedsgericht verhandeln zu lassen, wenn alle Parteien damit einverstanden waren. Und die Urteile dieser Schiedsgerichte waren, sofern sie nicht geltend im kanadischen Recht widersprachen, rechtskräftig. Damit wurde also zum Beispiel auch die Scharia in Kanada in Spezialfällen von muslimischen Gerichten angewendet. Im September 2005 wurde dieses Gesetz, das das ermöglichte, insbesondere wegen internationaler Proteste durch Frauenrechtsorganisationen, allerdings derart geändert, dass Entscheidungen aufgrund von solchen religiösen Gesetzen nicht mehr möglich sind. In den Niederlanden ist die Diskussion im Moment über die Einführung der Scharia in vollem Gange, nachdem der damalige niederländische Justizminister Piet Hein Donner, ein Christdemokrat, 2006 erklärte, er könne sich die Einführung der Scharia in den Niederlanden gut vorstellen, wenn die Mehrheit der Wähler dafür wäre. Mittlerweile wird die Möglichkeit auch in universitären Kreisen ernsthaft diskutiert. Ein Symposium an der Uni Tilburg widmete sich dem Thema Sharia in Europe 2007 und lud dazu viele Islamwissenschaftler ein. Die kamen dann zu dem Ergebnis, dass beide Rechtssysteme mühelos nebeneinander bestehen können. Kommen wir noch zu unserem angeblich großen Bruder, den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten haben also 2010 einige Staaten wie Tennessee und Louisiana die Anwendung der Scharia gesetzlich untersagt. In den Bundesstaaten Florida, Mississippi und Utah misslang ein solcher Versuch. Da ist es also durchaus möglich, auch Scharia-Gesetzgebung durch solche freiwillige Nutzung von einer Art Glaubensgericht umsetzen zu lassen. Und in 12 Bundesstaaten sind seit Anfang 2011 Gesetzesinitiativen am Laufen, die Anwendung der Scharia grundsätzlich unterbinden sollen. Da sind also in den USA, muss man ja sagen, durchaus die Damen und Herren wesentlich aufgeweckter und versuchen also auch auf gesetzlichem Wege derartiges zu unterbinden. Bei uns sieht es ganz anders aus. Bei uns gibt es mittlerweile nicht nur dieses eine Beispiel, sondern viele Beispiele, wo man also versucht, den Glauben der Beteiligten entsprechend in die Gesetzfindung mit einzubeziehen. Ich denke mal, es wird, wenn es so weitergeht, sicherlich auch dazu kommen, wir haben das ja hier so plakativ dargestellt, dass also zumindest erst einmal in bestimmten Bereichen Scharia-Gesetzgebung auch bei uns möglich sein wird, wenn die Entwicklung in unserem Land dann entsprechend weitergeht und so dramatisch sich weiterentwickelt wie in den letzten Jahrzehnten, dann brauchen wir uns irgendwann nicht mehr zu wundern, wenn also diese Scharia-Gesetzgebung nicht nur für Muslime gilt, sondern grundsätzlich irgendwann für alle im Land, weil wir mit unserem Christentum dann eine verschwindend kleine Minderheit darstellen werden und uns unter dem Islam unterzuordnen haben, wie das in den meisten islamischen Ländern ja der Fall ist. Deshalb ist das wichtig, dass wir aufklären, dass wir vielleicht das nicht in dieser ganzen großen Breite machen, aber dass wir über diese vielen kleinen Dinge und diese vielen kleinen Gefahren, die das Ganze beinhaltet, aufklären. Immer wenn wir auf die Straße gehen, immer wenn wir Wahlkampf machen, dann ist sowas ganz, ganz wichtig, den Menschen zu erklären, was dahinter steckt, welche Gefahren dahinter stecken und dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, derartiges zu verhindern. Das können wir zusammen machen. Wir können den Leuten die Augen öffnen, denn ich denke, dass also jemand wie die Emma, Redakteurin, die ja nun mit Sicherheit nicht dem rechten Spektrum angehört, dass die sich so ganz, ganz klar und eindeutig gegen solche Dinge wendet und sich auch dafür engagiert, macht das ganz klar deutlich, dass das eine Gefahr ist für uns alle, nicht nur für die Frauen, sondern für uns alle hier in diesem Land. Und das gilt es ganz, ganz dringend und ganz, ganz wichtig zu verhindern. Und das, denke ich mal, machen wir in unserer täglichen Arbeit. Und deshalb, Kameraden, kann ich euch nur dazu aufrufen, wir müssen noch ein bisschen mehr Tempo geben, wir müssen das weitermachen, aber es darf auf keinen Fall so weit kommen, dass der Islam in seiner ganzen Gänze bei uns immer mehr Einfluss gewinnt. Das gewinnt er alleine dadurch, dass die Zahl der Moslems weiter ansteigt und das alleine dadurch, dass halt immer mehr mit diesem Glauben hier ins Land kommen. Deshalb müssen wir auch vielleicht ja gerade als Arbeitskreis Christen auch mal ein bisschen aufstehen und unseren Glauben nicht hinten anstellen, sondern den auch mal wieder ein bisschen nach außen kehren. Nicht nur dadurch, dass wir jetzt in 3,5 Wochen zu Weihnachten, weil es so schön ist, dann mal in die Kirche gehen, sondern auch noch danach leben. Wir müssen jetzt hier nicht am Infotisch irgendwelche Leute zum Christentum bekehren, aber wir müssen halt nach unseren Vorstellungen, nach unseren Wertvorstellungen leben und diese auch hochhalten. Und damit, denke ich mal, können wir auch ganz wichtig andere Menschen überzeugen und können ihnen zeigen, dass das, ganz egal wie die sonst über die Thesen der NPD vielleicht denken, aber dass das eine absolute Gefahr ist für Christen, aber auch für alle anderen Menschen hier im Land. Und deshalb müssen wir daran arbeiten, so weitermachen. Und dann, hoffe ich mal, können wir das noch verhindern, dass es so weit kommt. Vielen Dank.